Heute hört ihr die Kichergeschichte, das große Giggler-Geheimnis von Roddy Doyle. Eine Geschichte über Kinder, Giggler, Hundehaufen und Mr. Mac. Es liest Uwe Friedrichsen. Kapitel 1. Mr. Mac war auf dem Weg zum Bahnhof. Es war ein schöner, sonniger Morgen. Die Vögel in den Bäumen sangen ihre Lieblingslieder und die Luft trug alle möglichen Frühstücksdüfte, Rührei, Schinken, Froschschenkel und Weißkohl. Lecker, murmelte Mr. Mac. Mr. Mac war glücklich. Mr. Mac war sogar sehr glücklich. Er war auf dem Weg zur Arbeit und er mochte seine Arbeit. Tatsächlich liebte Mr. Mac seine Arbeit. Er war Kekstester in einer Keksfabrik. In diesem Beruf achtete er darauf, dass zum Beispiel Kekse mit Schokoladenfüllung auch wirklich ausreichend Schokolade enthielten. Sollten es quadratische Kekse sein, überprüfte er, ob sie wirklich quadratisch waren. Und wenn sie rund sein sollten, stellte er sicher, dass sie wirklich rund waren. Er freute sich auf seine Arbeit. Denn heute würde er seine absoluten Lieblingskekse probieren. Feigenrollen. Die Fabrik stellte 365 verschiedene Keksorten her, für jeden Tag des Jahres eine andere. Mr. Mac mochte die meisten von ihnen und einige liebte er sogar. Aber Feigenrollen waren seine unangefochtene Nummer eins. Deshalb war Mr. Mac ein glücklicher Mann. Aber auf seinem Weg zum Bahnhof, als er gerade um die Ecke gebogen war, sah er eine Möwe auf dem Ast eines Baumes sitzen. »Wissen Sie was, Mister?« sagte die Möwe. »Ich kann Fisch nicht ausstehen.« »Ich wusste gar nicht, dass Möwen in Bäumen sitzen können«, sagte Mr. Mac. Er ging weiter, warf aber dabei einen letzten Blick zurück auf die Möwe. Und das war ein Jammer. Denn so sah er den Haufen Hundekürtel nicht, der direkt vor ihm auf dem Gehsteig lag. Armer Mr. Mac. Er würde genau in diesen Haufen laufen. Kapitel 2. Na und? Na und? Ja, na und? Es treten doch ständig Leute in Hundehaufen. Sogar Hunde treten manchmal in Hundehaufen. Aber dieser hier war riesig. Es war ein riesiger Haufen feuchtfrischer Hundekötel. Es war womöglich der größte Hundekötelhaufen, den die Welt je gesehen hatte. Großer Hund, großer Haufen, na und? Das ist doch langweilig. Ich überspringe lieber ein paar Seiten, um zu gucken, ob da noch was über Kekse kommt. Moment mal, Moment. In dieser Geschichte geht es nicht um Kekse. Es geht auch nicht um den riesigen Hundehaufen. Es geht um die Kerlchen, die die Ködel auf den Kies kippen, damit Leute wie Mr. Mac hineintreten. Die Kerlchen, die die Ködel auf den Kies kippen? Es war ein Hundehaufen, also kam er aus einem Hund, richtig? Richtig. Was bedeutet, dass auf dem Weg vor dem Bahnhof ein Hund stehen geblieben ist? Nach einem kurzen Aufenthalt hat er sein Häufchen dagelassen und sich aus dem Staub gemacht, richtig? Falsch. Es war ein Hundehaufen, doch den hatte kein Hund dorthin gemacht. Und dies ist die Geschichte von den kleinen Leuten, die ihn in den Weg gelegt hatten, 10 Sekunden bevor Mr. Mac um die Ecke bog. Kapitel 3. Noch 4 Schritte, 3 Schritte, 2 Schritte. So aufregend fand Mr. Mac die Möwe inzwischen nicht mehr. Er wollte sich eben umdrehen, es blieb ausreichend Zeit dabei, den Haufen zu bemerken, da sprach die Möwe ihn erneut an. »Fisch«, sagte die Möwe, »kommen Sie mir bloß nicht mit Fisch!« Noch 4 Schritte, 3 Schritte, 2 Schritte, 1. Mr. Macs linker Fuß schwebte jetzt genau über dem Hundezeugs. Die Schuhsohle befand sich exakt 41¼ Zentimeter über der höchsten Haufenerhebung. Und plötzlich glaubte Mr. Mac, ein Giggeln zu hören, womit er völlig richtig lag. Er hatte ein Giggeln gehört, Eins wie dieses. Kickel, kickel, kickel! Der Kötelhaufen lag mitten auf dem Gehsteig. Neben dem Gehsteig erhob sich eine Gartenmauer und auf der anderen Seite der Mauer versteckten sich die Giggler. Sie waren zu dritt. Sie standen nebeneinander auf der Stange eines rostigen alten Fahrrads, das schon seit mehr als 20 Jahren gegen die Mauer lehnte. Die Giggler hatten beobachtet, wie Mr. Mac sich dem Kötelhaufen näherte. Sie hatten seine Schritte gezählt. Sie hörten, wie die Möwe Mr. Mac ansprach, und sie duckten sich hinter die Mauer, als Mr. Mac geradewegs auf den Haufen zumarschierte. Sie warteten. Ein Kapitel, das kein richtiges Kapitel ist, weil nichts Richtiges darin passiert. Aber wir nennen es trotzdem Kapitel 4. In diesem Kapitel passiert nichts. Aber die eine oder andere Frage, die euch womöglich durch die Köpfe schwirrt, wird beantwortet. Wie zum Beispiel diese. Warum? Warum was? Warum haben die Giggler die Ködel auf den Kies gekippt? Gute Frage. Der Grund dafür war etwas, das Mr. Mac, der in diesem Moment zum Bahnhof ging, am vergangenen Abend getan hatte. Aber das erzähle ich euch später. Denn Kapitel, in denen nichts passiert, werden ziemlich schnell langweilig. Also, zurück zur Geschichte. Kapitel 5, das vermutlich besser als Kapitel 4 bezeichnet würde, aber wir nennen es einfach Kapitel 5. Am Bahnhof warteten die Giggler. Sie warteten auf den Einschlag, wenn Mr. Mac den Haufen berührte. Sein Schuh war inzwischen sehr, sehr nah am, ihr wisst schon was, dran. »Wie nah?« fragte einer der Giggler. 37 Zentimeter«, sagte die größte Gigglerin. »Das ist wirklich nah dran«, sagte die mittlere. Und sie schob sich die Faust in den Mund, um ihr Giggeln zu unterdrücken. Und sie warteten. Kapitel 6, das vermutlich besser als Kapitel 5 bezeichnet würde, ist wieder eines von diesen Kapiteln, in denen nicht viel passiert, außer einer aufregenden Sache, ganz am Schluss. Noch mehr Fragen, wie zum Beispiel, wer sind die Giggler? Gute Frage. Die Giggler passen auf Kinder auf, und das machen sie sehr gut. Aber sie tun es so still und leise, dass kaum jemand sie je zu Gesicht bekommen hat. Wie passen sie auf Kinder auf? Gute Frage. Sie folgen ihnen, überall hin. In die Schule, in die Läden, in den Park und wieder zurück nach Hause, die Treppen rauf, aufs Klo, einfach an jeden Ort. Wo auch immer Kinder hingehen, sind die Giggler nicht weit und passen auf sie auf. Wie sehen sie denn aus? Gute Frage. Nur wenige Menschen haben je Giggler gesehen und die meisten reden nicht darüber. Und deshalb kann man nur schwer sagen, wie die Giggler aussehen. Sie sind etwa so groß wie ein Baby und sie haben ein Fell. Ihr Fell wechselt die Farbe, sobald sie sich bewegen. Wie bei einem Chamäleon. Richtig, wie bei einem Chamäleon. Vor einer weißen Mauer werden sie ebenfalls weiß. Wenn sie auf einem Baum hocken, werden sie braun und grün. Neben einem Auto, naja, es kommt darauf an, welche Farbe das Auto hat, aber da sie nicht besonders gut im Lila werden sind, versuchen sie, sich von lilafarbenen Autos fernzuhalten. Warum folgen sie den Kindern? Eine weitere gute Frage. Sie folgen den Kindern, um sicherzugehen, dass sie von den Erwachsenen fair behandelt werden. Eltern, Lehrer, Tanten, Ladenbesitzer, alle Erwachsenen. Wenn die gemein zu einem Kind sind, bekommen sie Einblick in das große Gigglergeheimnis. Was ist das große Gigglergeheimnis? In einen Haufen zu laufen. Wie geht es weiter? Die Erwachsenen werden weiter mit dem Gigglergeheimnis behandelt. Jeden Tag, manchmal sogar zwei- oder dreimal täglich, bis sie nicht mehr so fies zu dem Kind sind. Haben die Giggler das schon immer getan? Ja, seit Anbeginn aller Zeiten. Giggler hat es schon immer gegeben. seit der erste Hund seinen ersten Haufen gemacht hat. Seit der erste Höhlenmensch sein erstes Höhlenkind böse angegrunzt hat. Er stapfte aus seiner Höhle raus, mitten in einen gewaltigen, prähistorischen Haufen. Was hatte Mr. Mac denn seinen Kindern getan? Gute Frage. Und ich werde sie schon bald beantworten, aber erstmal geht es mit dem nächsten Kapitel weiter. Und was ist mit der aufregenden Sache? Ganz am Schluss dieses Kapitels? Oh, genau. Um ein Haar hätte ich das vergessen. Während ich euch von den Gigglern erzählte, ist in einem Park in Bombay eine Frau beinahe auf eine Schnecke getreten. Das war doch nicht aufregend. Also, da ist die Schnecke aber anderer Meinung. Kapitel 7, das vermutlich besser als Kapitel 5 bezeichnet würde, glaube ich. Aber wir nennen es einfach... Ach, keine Ahnung, welches Kapitel es ist. Die Giggler warteten. Die größte Gigglerin lugte über die Mauer, dann duckte sie sich wieder. 25 Zentimeter, sagte sie. Kabeljau, sagte die Möwe. Bäh! Die mittlere Gigglerin stopfte sich eine Faust und einen Fuß in den Mund, um ihr Gekicher zu unterdrücken. Sie kippte vom Fahrrad herunter, ohne dass dabei Lärm entstand, denn sie landete im hohen, weichen Gras. Hau ab, sagte das Gras. Nein, das sagte es nicht. Ich bringe bloß alles durcheinander. Aber jetzt ist es an der Zeit zu erklären, warum die Giggler es auf Mr. Mac abgesehen hatten. Kapitel 8. Das vermutlich besser als Kapitel... Moment bitte. 1, 2, 3, 4... Ach, nun lass endlich diesen Blödsinn und erzähl weiter. Am Abend, bevor Mr. Mac so zielstrebig den Haufen ansteuerte, als es gerade eben zu dunkel geworden war, um noch draußen zu spielen, zerballerten die Brüder Jimmy und Robbie Mac das Küchenfenster. Sie spielten gerade Fußball mit einem Knallball, als es passierte. Robbie Mac verpasste dem Leder einen Tritt mit der Fußspitze, der Ball prallte an Jimmys Kopf ab, flog gegen das Fenster und das Glas zerbrach. Der Lärm drang bis hinauf ins Badezimmer im ersten Stock, wo er sich ein Pflaster auf den Finger klebte. Er hatte sich geschnitten, als er eine neue Scheibe in das Küchenfenster eingesetzt hatte, genau 5 Minuten, bevor der Ball dagegen flog. Er lief die Treppe hinunter in die Küche und erblickte das zersplitterte Fenster. Also lief er weiter hinaus in den Garten. »Wer war das?« brüllte er. »Wir nicht«, sagte Robbie. »Es war der Ball.« »Ich habe die Scheibe gerade erst ersetzt«, sagte Mr. Mac. »Das ist nicht fair!« Hinter Mr. Mac lag ein harter Tag. »Damit habe ich«, sagte er, »in den vergangenen 7 Tagen diese Fensterscheibe 7-mal ersetzt.« Er sah Robbie und Jimmy an. »Jungs, Jungs, Jungs«, sagte er. »Die wievielte Reparatur soll das denn jetzt werden?« »Die 8., sagte Robbie. Er war nicht naseweiß oder patzig, als er das sagte. Er gab Mr. Mac bloß die korrekte Antwort. Aber hinter dem armen Mr. Mac lag ein harter Tag. Er hatte von morgens bis nachmittags Knäckebrot getestet. Und das war überaus langweilig. Tatsächlich hegte Mr. Mac gewisse Zweifel, ob man Knäckebrot überhaupt zu den Keksen zählen sollte. Es hatte immer dieselben langweiligen 4 Ecken und schmeckte nach nichts. Nur nach dem, was es war, nämlich langweiliges altes Knäckebrot. Und das hatte der arme Mr. Mac den lieben langen Tag vermessen und gegessen. Es stand ihm bis zum Hals. Heute Nacht, das wusste er, würde er von Knäckebrot träumen. Auf jeden Tag, den er mit dem Vermessen und Kosten von Knäckebrot verbracht hatte, folgte in der Nacht darauf immer derselbe Knäckebrot-Traum. In diesem Traum sah sich Mr. Mac regelmäßig von sprechendem Knäckebrot umzingelt. Hunderte von Scheiben, die ihm nur todsterbenslangweiliges Zeugs erzählten. »Babys sind kleiner als Erwachsene. Ist das nicht interessant? Klopapier ist normalerweise weiß, allerdings nicht immer. Ist das nicht interessant? Ein Auto hat 4 Räder, ein Fahrrad aber nur 2. Ist das nicht interessant?« Die ganze Nacht hindurch quasselte das Knäckebrot ihn voll. Obwohl er sehr müde war, freute er sich nicht aufs Schlafen. In seinem Kopf erklang bereits das endlose Gemurmel des Knäckebrots. Allerdings war an diesem Tag schon Schlimmeres geschehen. Gegen Mittag war Mr. Mac etwas Merkwürdiges zugestoßen. Ein Geier war von einem Baum herabgesegelt und hatte ihm seine belegten Brote geraubt. Und bevor Mr. Mac sich von dem Schreck erholen konnte, kam der Geier auch schon zurück und klaute auch noch die Thermosflasche. Der Geier hatte ihm die Zunge herausgesteckt, als er mit der Thermosflasche davongeflogen war. Die Flasche war randvoll mit Hühnerbrühe gewesen, Mr. Macs Lieblingssuppe. Und jetzt, dachte er, jetzt wurden auch noch seine Kinder patzig. Mr. Mac hatte die Nase voll. »Ihr geht jetzt rauf in euer Zimmer«, befahl er Robbie und Jimmy. »Aber ich habe Hunger«, sagte Jimmy. »Das ist mir egal«, sagte Mr. Mac. »Rauf in euer Zimmer!« Und das war der Grund dafür, warum Mr. Mac am nächsten Morgen von dem Hundehaufen erwartet wurde. Allerdings konnte Mr. Mac nicht wissen, und auch sonst niemand, dass die Giggler ihn belauschten. Sie hockten in der Besenkammer unter der Treppe. Sie sahen einander an und nickten. »Das Geheimnis?« fragte die Kleinste ganz ruhig. »Das Geheimnis«, sagte die Größte. »Ködel«, fragte die Kleinste. »Ködel«, sagte die Größte. Kapitel Irgendwas. Hinter der Mauer am Bahnhof zog die größte Gigglerin den Kopf ein und duckte sich. »Wie weit noch?« 20 Zentimeter. Und die mittlere Gigglerin kippte schon wieder vom Fahrrad. Noch ein Kapitel. Mr. Mac ging in die Küche, zur Mutter der Jungen, Billie Jean Fleetwood Mac, und dem Baby Kayla. Kayla aß einen ungezuckerten Keks. »Aba«, sagte sie. »Nein«, sagte Billie Jean, »du kriegst keinen mit Zucker. Die sind nicht gut für deine Zähne.« Jetzt wandte sie sich an Mr. Mac. »Wir können die Jungs nicht ohne Abendessen zu Bett schicken.« »Ich weiß«, sagte Mr. Mac, »ich rufe sie gleich runter.« »Sie haben es ja nicht mit Absicht getan«, sagte Billie Jean. »Aber«, sagte Kayla. »Ich weiß«, sagte Mr. Mac. »Aber« war bis jetzt das einzige Wort, das Kayla sprechen konnte. Aber weil alle Macs sie heiß und innig liebten, verstand jeder von ihnen immer ganz genau, was sie damit meinte. Mr. Mac streichelte Kayla die Wange. »Es war einfach so ein schrecklich harter Tag heute. Du hättest diesen Geier sehen sollen.« »Aber«, sagte Kayla. »Noch größer«, sagte Mr. Mac. Dann ging er in die Diele. »Jungs, kommt runter zum Abendessen«, rief er die Treppe hinauf. »Was gibt's denn?«, rief Robbie zurück. »Was immer ihr möchtet«, sagte Mr. Mac. Aber dieses Mal hörten die Giggler ihn nicht. Es war zu spät. Sie waren schon verschwunden. Sie waren losgezogen, um nach einem passenden Hundehaufen für Mr. Mac zu suchen. Das Kapitel nach dem vorherigen. 20 Zentimeter, 17,5, 15, 12,5. Die mittelgroße Gigglerin stopfte sich den Fuß in den Mund. Warum dauert es bloß so lange, bis Mr. Macs Fuß endlich in den Haufen trat? Gute Frage. Mr. Mac trug brandneue Hosen und die waren noch sehr steif. Sie waren so steif, dass er seine Beine kaum anwinkeln und wieder strecken konnte. Und jetzt finden wir heraus, wo die Giggler die, ihr ködelt schon was, besorgten. Das Kapitel vor dem Folgenden. Hunde benutzen nicht gern die Straße als Toilette, aber ihre Besitzer zwingen sie dazu. »Komm mit, Rover, lass uns eine Runde laufen«, sagt Rovers Herrchen, als es ihn zur Haustür zerrt. »Lass uns eine Runde haufen, wohl eher«, denkt Rover. »Mich legst du nicht rein.« Der arme Rover muss an der Straße stehen, spätabends, normalerweise bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee, im Scheinwerferlicht vorbeifahrender Autos und unter den Augen seines Herrchens Häufchen machen. Und dann kommen die Gegler. An jenem Abend, an dem Mr. Mac, Robbie und Jimmy rauf in ihr Zimmer schickte, hatte Rover einen echten Prachthaufen hingelegt. »Wow«, sagten die Gegler und rieben sich giggelnd die Hände. »Der gute alte Rover hat uns noch nie im Stich gelassen.« An jenem Abend waren 4 Gegler unterwegs. Die größte, die mittlere, die kleinste und die sogar noch kleiner als die kleinste Geglerin. Für die sogar noch kleiner als die kleinste Geglerin war es das erste Mal, dass sie an einer Hundehaufensuchmission teilnehmen durfte, und sie war sehr aufgeregt. »Sind wir bereit?«, fragte die Größte. »Bereit.« »Gummihandschuhe?« »Gummihandschuhe.« »Plastikbeutel?« »Plastikbeutel.« »Kötelklammer?« »Kötelklammer.« Die kleinste Giglerin nahm den Haufen mit der Kötelklammer vom Gehsteig auf. Die Klammer glich der Schere einer Krabbe und öffnete und schloss sich auf Hebeldruck. Die mittelgroße Giglerin hielt den Plastikbeutel für den Haufen auf. »Kötel fallen lassen«, sagte die größte Giglerin. »Kötel wird fallen gelassen«, sagte die kleinste Giglerin. Und sie ließ den Haufen in den Plastikbeutel plumpsen. »Kötel aufgefangen«, sagte die mittlere Giglerin. Und sie verschloss den Beutel. »Gut gemacht«, sagte die größte Giglerin. 20 Pence? 20 Pence, sagte die sogar noch kleiner als die kleinste Giglerin. Das war ihr großer Augenblick. Sie nahm das Geldstück aus der Börse, die um ihren grünen Bauch geschnallt war. Ihr Bauch war grün, weil Rover seinen Haufen genau neben ein grünes Auto gemacht hatte. Sie hielt die Münze in die Luft. 20 Pence? Gut, sagte die größte. Los geht's! Das Geld war für Rover bestimmt. Die Gegler zahlten regelmäßig für die Kötelhaufen. »Rover! Rover!« Die kleinste Geglerin hielt den Briefeinwurf an der Haustür auf, während die größte Geglerin ihren Flüsterruf durch die Diele von Rovers Haus schickte. Rover sah eine Geglerhand, die ihm durch den Briefeinwurf eine 20-Pence-Münze entgegenhielt. Die Tür war rot, die Hand war rot. Er nahm die Münze. »Danke, Rover«, sagte die sogar noch kleiner als die kleinste Giglerin. »Das war ein klassischer Haufen.« »Keine Ursache«, sagte Rover, weil es ziemlich schwierig ist, keine Ursache zu sagen, wenn man eine 20-Pence-Münze zwischen den Zähnen hält. Rover lief in die Küche. Er fand den großen Knochen, den sein Herrchen ihm heute geschenkt hatte. Der Knochen lag auf der Fußmatte. Rover klemmte sich den Knochen zwischen die Pfoten und drückte die 20-Pence-Münze in den Hohlraum, in dem sich früher das Knochenmark befunden hatte. Sein Herrchen liebte Rover. Er war ein dermaßen kluger Hund. Er konnte Männchen machen, er konnte Stöckchen holen. Was sein Herrchen nicht wusste, was keiner wusste, war, dass Rover Millionär war. Rover besaß schon über 1 Million irische Pfund. Alle in 20-Pence-Münzen, alle in ausgehöhlten Knochen versteckt und im Garten seines Herrchens verbuddelt. Das ganze Geld hatte er von den Gigglern bekommen. »Hey, schaut mal, wie Rover den Knochen verbuddelt. Ist er nicht ein kluger Hund?« »Ha, ha, ha«, sagte Rover zu sich selbst, »ihr habt ja keine Ahnung, wie klug.« Rover hasste Knochen. Dieses Kapitel benenne ich nach meiner Mutter, weil sie gesagt hat, dass ich länger aufbleiben darf, wenn ich es nach ihr benenne. Kapitel Mama Doyle. Die größte Giglerin lugte über die Mauer. 12,5 Zentimeter, sagte sie. Makrele, sagte die Möwe. Bäh! Dieses Kapitel benenne ich nach meinem Kühlschrank, weil er mein Essen frisch hält. Kapitel Kühlschrank. Zu exakt derselben Zeit, als Mr. Mac auf den Haufen zusteuerte, plumpste Jimmy Mac in der Küche von seinem Stuhl, als er sich zu weit nach hinten lehnte, um seine Müsli-Schale zu leeren. Die Schale wirbelte durch die Luft und landete auf Robbys Kopf. »Autsch«, sagte Jimmy, »mir sein Poscher.« »Autsch«, sagte Robbie, »mir sein Kopf.« Billie Jean kam in die Küche. Sie trug dicke Stiefel und eine Skibrille. Um ihre Hüften war ein starkes Seil gebunden. Sie trug Kayla auf dem Rücken und sie schwitzte. Billie Jean war Bergsteigerin. Sie trainierte das Klettern jeden Tag, indem sie mit Kayla auf dem Rücken die Treppen rauf und wieder runter rannte. Billie Jean wollte den höchsten Berg jedes einzelnen Landes auf dem Globus erklimmen. Auf einer ganzen Reihe davon war sie bereits gewesen. In Argentinien, in Kenia, Australien und vielen anderen Ländern. Den höchsten von allen, den Mount Everest im Himalaya, hob sie sich für ganz zuletzt auf. Der musste warten, bis Kayla alt genug war, um sie beim Klettern begleiten zu können. »Was ist denn passiert?«, fragte Billie Jean, als sie Jimmy auf dem Boden hocken sah. »Ich hab mir den Poscher gebrochen«, sagte Jimmy. Sie lachte. »Bis die Schule anfängt, ist noch eine halbe Stunde Zeit«, sagte sie. »Warum geht ihr nicht raus spielen?« Jimmy vergaß sofort seinen schmerzenden Poscher und stürmte zur Hintertür hinaus. »Nehmt Kayla mit«, sagte Billie Jean. »Ist gut«, sagte Robbie, der sich mit dem Teetuch Müsli aus den Haaren rieb. »Komm, Kayla.« Sie liefen ums Haus herum in den Vorgarten und spielten mit dem Knallball. Kayla hockte auf der Gartenmauer und tat so, als hockte sie auf dem Mount Everest. Sie konnte hervorragend das Gleichgewicht halten. Aber um sicher zu gehen, klebten die Jungs feuchten Kaugummi auf die Mauer und setzten sie darauf. Glücklich betrachtete sie von dort oben die Blätter, die sich im Baum über ihr gegenseitig kitzelten, und ihre durchgeknallten Brüder, die unter ihr spielten. Robbie war der Torwart und Jimmy schoss ihm den Ball zu. Robbies Hände verfehlten den Ball, dafür fing er ihn mit dem Gesicht. Er prallte von seiner Nase ab, traf Jimmys Ellbogen und hüpfte dann unter eine alte Öltonne. »Autsch«, sagte Jimmy, »mir sein Ellbogen.« »Autsch«, sagte Robbie, »Bierseite Dase.« Die Öltonne stand auf dem Kopf und sie war schwer, zu schwer für die beiden Jungen. Sie hatte schon dort gestanden, bevor die Max hierher gezogen waren. Mr. Max sagte, eines schönen Tages sei sie einfach vom Himmel gefallen und die böse Osthexe aus Der Zauberer von Oz liege darunter. Aber da waren sich die Gebrüder Mac nicht so sicher. Nun, jetzt jedenfalls lag der Ball darunter. »Und, was machen wir nun?«, fragte Robbie. »Aber«, sagte Kayla. »Gute Idee, Kayla«, sagte Robbie. Die Jungen rannten los und holten eins von Billie Jeans Bergsteigerseilen aus dem Schuppen. Sie kamen zurück und banden ein Ende des Seils um die Tonne. Dann warfen sie das andere Ende über einen Ast des Baums. »Und nun?«, fragte Jimmy. »Aber!« »Hervorragende Idee!« Sie hoben Kayla hoch, bis sie das Ende des Seils ergreifen konnte. Dort baumelte sie glücklich herum, war aber nicht schwer genug, um mit ihrem Gewicht die Tonne anheben zu können. »Aber«, sagte sie, »absolut super gute Idee.« Die Jungen sammelten ein paar Steine ein und steckten sie in Kaylas Kackbuchsen. Sie wurde schwerer und schwerer. Als sie langsam, langsam dem Boden entgegensank, wurde die Tonne langsam, langsam emporgehoben. Schon bald war ausreichend Platz für Jimmy und er krabbelte darunter. »Kannst du den Ball sehen?«, rief Robbie. »Nein«, rief Jimmy zurück. »Also was siehst du denn dann?« »Ein Monster!« Kapitel 2.007. »Ich bin kein Monster«, sagte das Monster zu Jimmy. »Was bist du dann?«, sagte Jimmy. »Ein Giggler«, sagte die, sogar noch kleiner als die kleinste Gigglerin. Robbie packte Jimmy bei den Beinen und zog ihn unter der Tonne heraus. Und die Gigglerin folgte Jimmy. »Hallo«, sagte sie, rieb sich die Hände und giggelte. »Jetzt kann es nicht mehr lange dauern.« »Jetzt kann was nicht mehr lange dauern?«, fragte Robbie. »Dein Papa wird gleich in den Hundehaufen laufen.« »Aber«, sagte Kayla. »Von Rover«, sagte die Gigglerin. »Ein Moment mal. Wie kommt es, dass die Jungen sie sehen konnten? Hieß es nicht, Giggler seien wie Chamäleons? Dass sie ihre Farbe ändern könnten?« »Gute Fragen, jawohl. Sie können ihre Farbe ändern, aber ein paar Tage bevor sie auf die sogar noch kleiner als die kleinste Gigglerin trafen, hatten die Jungen die Öltonne lila angemalt. Und Giggler haben, falls ihr euch erinnert, mit Lila so ihre Schwierigkeiten. Also konnten die Jungen die Gigglerin deutlich sehen. Sie hob sich leuchtend blau von der lila Tonne ab. »Aba«, sagte Kayla. »Wir haben ihn eurem Papa in den Weg gelegt«, sagte die Gigglerin, »damit er reintritt.« »Warum?«, fragte Robbie. »Weil er euch gestern Abend auf euer Zimmer geschickt hat«, sagte die Gigglerin. »Aber das war doch nur für eine Minute«, sagte Jimmy. »Oh«, sagte die sogar noch kleiner als die kleinste Gigglerin. »Aba«, sagte Kayla. Und die Gigglerin stimmte ihr zu. »Du hast recht«, sagte sie. »Das ist eine unglaubliche Ködelverschwendung.« Im Nachbargarten verbuddelte Rover seinen Knochen in einem Blumenbeet. »Also, euer Geld kriegt ihr jedenfalls nicht zurück«, sagte er zu sich, während er Erde über den Knochen schob. »Und fair ist das auch nicht«, sagte Jimmy. »Wir müssen ihn warnen.« »Aba«, sagte Kayla. »Gute Idee«, sagte Jimmy und rannte los, um ihre Mutter zu holen. »Ich habe eine Idee«, sagte die Gigglerin. »Rover!« »Oh, oh«, machte Rover im Nachbargarten. Er versuchte, sich auffälliger wie ein Hund zu benehmen. Er jagte einer Fliege nach, kläffte und knurrte ein paar auf der Wäscheleine hängende Unterbuchsen an. »Rover!« Er hörte die Gigglerin rufen. »Rover!« Es war ein ganz spezieller Ruf, ähnlich dem Ton einer Hundepfeife. Nur Hunde können den Ruf eines Gigglers hören. Und alle Hunde müssen dem Ruf eines Gigglers gehorchen, selbst ein so kluger und blitzgescheiter Hund wie Rover. Doch so schnell gab Rover nicht auf. »Rover!« »Ich kann dich nicht hören«, rief Rover. »Ich bin erkältet.« »Rover«, rief die Gigglerin, »spring über die Mauer.« »Mein kranker Rücken macht das nicht mit.« »Ich zahle dir 50 Pence«, sagte die Gigglerin. Und Rover hechtete blind links über die Mauer und landete direkt vor der Gigglerin. »Ich akzeptiere alle gängigen Kreditkarten«, sagte er. Dann bemerkte er Kayla und Robbie, die ihn anstarrten. »Na gut, ich kann also sprechen«, sagte er. »Gibt es irgendwas, das ihr dazu sagen möchtet?« »Nein«, sagte Robbie. »Nein?«, fragte Rover. »Bist du kein bisschen überrascht? Ich bin immerhin ein sprechender Hund.« »Wir wissen, dass du sprechen kannst«, sagte Robbie. »Wir haben dich schon gehört. Du murmelst immer in dich hinein und stänkerst herum, während du in eurem Garten buddelst.« »Tatsächlich?«, sagte Rover. Sagte Robbie. »Seit wann wisst ihr das?«, fragte Rover. »Aba«, sagte Kayla. »So lange schon«, sagte Rover. »Ich sollte besser aufpassen. Womöglich hört mich sonst irgendwann ein Erwachsener.« »Keine Sorge«, sagte Robbie. »Erwachsene hören nicht hin. Die denken, dass du bloß bellst.« Er wandte sich wieder der Gigglerin zu. »Wo waren wir stehen geblieben, Gigi?« »Mr. Mac ist gerade dabei, in einen Haufen zu laufen. Wir müssen ihn aufhalten.« »Mein Haufen«, sagte Rover. »Wenn er da reinlatscht, kommt er nie wieder raus. Einen besseren Haufen verkauft euch keiner. Das sind Superködel.« Er lief auf die Mauer zu. »Spring auf, Kleine!« Und Kayla sprang auf seinen Rücken herab. »Halte dich an meinen Ohren fest«, sagte Rover und rannte zur Gartentür hinaus in Richtung Bahnhof. Die Gigglerin sprang auf Robbys Rücken. »Dem Baby nach«, sagte sie. Und Robbie rannte. Billie Jean kam aus dem Haus gestürmt, Jimmy auf den Schultern. »Dem Giggler nach«, sagte Jimmy. Und Billie Jean rannte weiter. Kapitel 16. Vor dem Bahnhof ließ Mr. Mac die Möwe endlich links liegen. »Goldfische«, sagte die Möwe. »Bäh!« Aber Mr. Mac interessierte das nicht mehr. Er wandte den Kopf ab. »Gerade noch rechtzeitig, um den Haufen zu sehen?« »Nein.« Sein Fuß schwebte jetzt genau über dem Haufen und der Haufen hatte die Form eines Schuhs. Deshalb konnte Mr. Mac ihn nicht erkennen. Ein schuhförmiger Hundehaufen, er glich haargenau dem Schatten des Schuhs. Das war ein Trick, den Rover über die Jahre hinweg eingeübt hatte und in dessen Perfektionierung jede Menge Hingabe und Hundefutter steckten. »Wie weit noch?« fragte die mittelgroße Gigglerin. 7,5 Zentimeter.« »Du liebe Güte«, sagte Mr. Mac, »das ist ja wohl die steifeste Hose, die ich jemals getragen habe.« Und er glaubte, in der Ferne einen Hund bellen zu hören. Dieses Kapitel ist nach Elvis Presley benannt, der unter dem Geräteschuppen in unserem Garten wohnt. Mr. Mac hörte tatsächlich einen Hund, aber es war nicht Rover. Es war bloß irgendein Hund. Rover gehörte nicht zu den Hunden, die laut herumbellen. Taten statt Wuffen. Das war Rovers Leitspruch. Und im Moment gab es wohl keinen anderen Hund auf der Welt, der tätiger war als Rover. Mit seinem Baby-Jockey Kayla auf dem Rücken rannte er schneller als der Wind. Er galoppierte so schnell, dass seine Pfoten dabei kaum den Boden berührten. Rover war schnell. Robbie aber auch. Selbst mit der Gigglerin auf dem Rücken war er schneller als Rover und holte langsam auf. Und Billie Jean war noch schneller. Selbst mit Jimmy auf dem Rücken und Bergsteigerstiefeln an den Füßen schoss sie die Straße entlang und holte Robbys Vorsprung auf. Rover, Robbie und Billie Jean, sie hatten die 8 schnellsten Beine der Welt. Aber würden sie auch schnell genug sein? Ein richtiges Kapitel. Rover rannte. Robbie und Billie Jean hatten ihn jetzt eingeholt. »Kennst du irgendwelche guten Abkürzungen, Rover?« keuchte Robbie. »Wuff!« Niemals würde Rover in Gegenwart einer Erwachsenen sprechen und mochte sie auch noch so nett sein. Rover erzählt seine Seite der Geschichte. »Hätte ich gewusst, dass die Giggler meine Ködel für die Schuhe von diesem Mac-Typen haben wollten, hätte ich sie ihnen nicht verkauft. Hund aufs Herz, das hätte ich niemals getan. Irgendwie muss ich meine Brötchen verdienen und mir gefällt, was die Giggler machen. Ich mag ihren Stil, aber ich habe den Mac-Typen mit seinen Kindern spielen sehen. Er ist ein guter Vater, ein liebender Ehemann, all das spießige Zeugs. Er bringt Kekse von der Arbeit mit nach Hause. Und oft genug wirft er ein paar davon über die Gartenmauer für den guten alten Rover. Na gut, es sind nicht immer die frischesten, aber es ist die Geste, die zählt. Ich mag den Kerl. Und ich sage, wenn Rover einen Typen mag, dann schleicht er ihm nicht nach und kackt ihm auf die Schuhe. Wie auch immer, mehr wollte ich gar nicht sagen. Wie viele Zentimeter noch? 2,5. Nur noch 2,5 Zentimeter. Die Sohle von Mr. Max Schuh war nur noch 2,5 Zentimeter. Eigentlich nur noch 2. Vom Haufen Gipfelzipfel entfernt. Wo steckten Rover und Kayla? Wo steckten Robbie? Und die sogar noch kleiner als die kleinste Gigglerin? Wo steckten Billie Jean und Jimmy? Weniger als 2 Zentimeter? 1,5 Zentimeter. Gerade mal noch 1 Zentimeter. Wo steckten sie? Also, wo steckten sie? Rover kannte eine Abkürzung. Rover kannte alle Abkürzungen in der Stadt. Rover kannte alle Abkürzungen auf der ganzen Welt. Rover rannte und die anderen folgten ihm. Da, eine Mauer am Ende der Straße, Rover sprang hinüber und da, auf der anderen Seite der Mauer, ein schmaler Fluss. »Festhalten, Kleines!« Rover sprang. Seine Hinterpfoten berührten das Wasser, seine Krallen gruben sich in das Flussufer, Schlamm und Steine spritzten ins Wasser. Aber Rover hatte den Sprung hinüber geschafft. »Aba!« sagte Kayla. »Danke, Schätzchen«, sagte Rover. Er lief weiter. Robbie sprang, drohte aber im Wasser zu landen. Sein Sprung trug ihn nicht weit genug. Er hielt sich die Nase zu und bereitete sich innerlich auf das Eintauchen vor, als Billie Jean ihn mitten aus dem Sprung heraus beim Hemdkragen packte und mit sich über den Fluss riss. In einem einzigen großen Kuddelmuddel landeten sie am anderen Ufer. »Kinder, haben wir Spaß!« rief Billie Jean. »Vergiss den Haufen nicht, Mom«, erinnerte Jimmy sie. »Oh, stimmt«, sagte Billie Jean. Und schon spurteten sie wieder hinter Rover und Kayla her. »Wie weit noch?« »Noch weniger als 1 Zentimeter.« Die Giggler hinter der Mauer stellten ihre Ohren auf Empfang. Oh, sie liebten dieses süße Geräusch, dieses herrliche Gematsche, wenn der Fuß eines Erwachsenen in den weltbesten Ködeln versank, die für Geld aufzutreiben waren. Das war Musik in ihren pelzigen Öhrchen. Mr. Mac hörte den Zug einfahren. Jimmy und Robbie erzählen ihre Seite der Geschichte. Jimmy, wir halten es für eine brillante Idee. Robbie, tun wir. Jimmy, Erwachsenen das Giggler-Geheimnis zu verpassen. Robbie, sie in Hundehaufen treten zu lassen. Jimmy, es ist nur gerecht und es ist witzig. Robbie, es ist sehr lustig. Jimmy, aber hätten wir gewusst, dass die Giggler unserem Papa das Geheimnis verpassen wollten? Robbie, wenn wir das gewusst hätten, Jimmy, ich glaube, dann hätten wir viel früher versucht, sie aufzuhalten. Robbie, hätten wir. Wahrscheinlich. Jimmy, obwohl es witzig ist. Robbie, obwohl es brillant ist. Jimmy, noch witziger als in der Badewanne Pupse zu streuseln. Robbie, sicher hätten wir ihn gewarnt. Jimmy, wahrscheinlich. Warum braucht Rover so lange? Rover rannte über ein Feld, rannte über eine Straße, rannte durch die Wüste Sahara. Aber, sagte Kayla. Genau, Kleines, sagte Rover. Das ist die Sahara. Kannst du mir ruhig glauben? Billie Jean holte Rover ein. Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist? Uff, machte Rover. Robbie holte sie ein. Auf diesem Weg sind wir aber noch nie zum Bahnhof gelaufen, sagte er. Uff, machte Rover. Sie kletterten über eine hohe Düne und da, direkt vor ihnen, lag ein gewaltiger, breiter Fluss. Ach du meine Güte, sagte Billie Jean. Das ist der Nil. Abgefahren, sagte Jimmy. »Zieh die Beine an, Kleines«, flüsterte Rover Kayla zu. Und schon rannte er ins Wasser, und als es zu tief wurde, um darin zu laufen, begann er zu schwimmen. Robbie folgte Rover. Er war ein hervorragender Schwimmer, selbst mit der Gigglerin auf dem Rücken. Und Billie Jean folgte Robbie. Sie konnte nicht schwimmen, aber Jimmy konnte es. Also hielt sie sich an seinen Hosen fest. Rover schwamm über den Fluss. »Siehst du den Baumstamm da vorne, Kleines?«, sagte Rover. »Aber?« »Nun, das ist ein Krokodil«, erklärte Rover. Es war ein Krokodil. Es war ein Vegetarier-Krokodil, das einzige Körner-Kroko, das sich an diesem Tag im ganzen Fluss aufhielt. »Ich wette, du wünschtest dir, ich wäre eine Karotte«, sagte Rover im Vorbeischwimmen. Sie schwammen zur anderen Seite und stapften dort auf das sandige Ufer. »Jetzt ist es nicht mehr weit, Kleines«, sagte Rover. Ganz dicht dran. Messt die Wimper einer Maus. Nicht der Länge nach, sondern im Durchmesser. So weit war Mr. Macs Schuh noch von dem Haufen entfernt. Und seine Retter waren in Ägypten, in Nordafrika. Sie würden es niemals rechtzeitig schaffen. Wo um alles in der Welt steckt Rover? Rover erklomm das steile, sandige Ufer des Nils und erblickte direkt vor sich den Eiffelturm. »Ja«, sagte Rover, »haha, genau so hatte ich das erwartet.« Er rannte. Jede Geschichte hat mehr als nur eine Seite und diese Geschichte hat jede Menge Seiten. Die Knäckebrote erzählen ihre Seite der Geschichte. Wir waren nicht dabei, wir haben nichts gesehen. Ist das nicht interessant? Wo um alles in der Welt steckt Rover? Teil 2. Rover lief auf den Eiffelturm zu, vorbei an Touristen und Eisverkäufern. Ein Mann mit Videokamera in einem mit Blümchen gemusterten Hemd stand ihm im Weg. »Was ist los, Kumpel?« sagte Rover, als er zwischen seinen Beinen hindurchrannte. »Hast du noch nie ein Baby auf einem Hund reiten sehen?« Dem Mann fiel der Unterkiefer herab. »Hat dieser Hund etwa gerade gesprochen?« fragte er seine Frau, der ebenfalls der Mund offen stand. »Ich glaube, ja«, sagte sie. »Aber warum hat er kein Französisch gesprochen?« fragte der Mann. »Vielleicht macht er auch nur Urlaub hier«, sagte die Frau. »Ah«, sagte der Mann, »das erklärt natürlich alles.« Unter dem Eiffelturm, neben einem der gigantischen Stahlbeine, die den Turm in den Himmel hoben, fand Rover, wonach er suchte. Es war ein Loch im Boden, versteckt unter einem Busch, und Rover tauchte hinein. Er rannte durch das Dunkel des Tunnels, er konnte die anderen hinter sich hören, sie rannten und sie rannten. Dann sahen sie es. Einen winzigen Flecken Licht, unmittelbar voraus. Sie rannten und sie rannten und der Lichtfleck wurde größer und größer, aber insgesamt war er immer noch sehr klein, immer noch sehr weit entfernt. Sie rannten und sie rannten und jetzt wurde der Lichtfleck erheblich größer und sehr viel heller. Langsam schwanden Rover die Kräfte, er hechelte und er war durstig. Er holte ein letztes Mal tief Luft, rannte und er machte einen Satz hinaus in das helle, helle Licht und landete im Garten direkt hinter den Gigglern auf dem Fahrrad. »Achtung, der Haufen!« schrie er. Kayla flog von Rovers Rücken über das Fahrrad und über die Köpfe der Giggler hinweg, schnurstracks über die Mauer und in die Arme ihres Vaters. »Abba!« Mr. Mac blickte nach unten, gerade noch rechtzeitig. Sein Schuh klebte schon so gut wie auf der Spitze des Kötelhaufens. Wie dicht dran? Wie weit noch? Der Schuh und der Haufen knutschten praktisch miteinander. Mr. Mac hob den Fuß und schritt über die Kötel hinweg. Und jetzt sprang Rover über die Mauer, gefolgt von Robbie und der sogar noch kleineren als die kleinste Gigglerin, gefolgt von Jimmy und Billie Jean, gefolgt von den drei anderen Gigglerinnen, der größten, der mittleren und der kleinsten. »Moment mal, wie kommt es, dass Sie die Giggler sehen konnten?« »Wenn die Giggler wollen, dass man sie sieht, dann kann man sie auch sehen.« Sie hörten auf, so grau wie die Mauer zu sein und wurden in haargenau 3 Sekunden blau. Billie Jean betrachtete den Haufen und Mr. Max Schuh. »Oh Gott sei Dank, du bist gerettet«, sagte sie. »Ja«, sagte Mr. Mac. »Und das verdanke ich einzig und allein...« »Momentchen mal«, sagte Mr. Mac. »Du sagtest doch, Achtung der Haufen, oder?« »Abba«, sagte Kayla. »Du, Kayla«, sagte Mr. Mac. »Deine ersten Worte, Achtung der Haufen. Das ist der glücklichste Tag meines Lebens. Sag es noch einmal, Kayla. Sag, Achtung der Haufen.« »Abba«, sagte Kayla. »Sie hat es schon wieder gesagt«, sagte Mr. Mac. Er küsste sie auf die Stirn, er hob sie hoch über seinen Kopf, er lachte. Einen Augenblick lang hatte ich doch tatsächlich geglaubt, der Hund hätte es gesagt. »Wuff«, machte Rover. »Hunde können nicht sprechen, Dad«, sagte Jimmy. »Wuff«, machte Rover. »Wer hätte denn jemals gehört, dass ein Hund sprechen kann«, sagte Robbie. »Mach mal halblang, Kumpel«, flüsterte Rover. »Du übertreibst!« Die größte Gigglerin ging zu Mr. Mac. »Das mit dem Haufen tut uns leid«, sagte sie. »Was war denn mit dem Haufen?« fragte Mr. Mac. Sie erklärte ihm die Sache mit den Erwachsenen, die gemein zu Kindern sind und was das alles mit Hundehaufen und Rover und Plastikbeuteln und Schuhen zu tun hat. »Bei Ihnen ist uns allerdings ein Fehler unterlaufen«, sagte sie. »Kein Problem«, sagte Mr. Mac. »Leistet weiter so gute Arbeit. Der Geier arbeitet nicht zufällig auch für euch, oder?« »Nein«, sagte die kleinste Gigglerin, »aber wir kennen ihn. Er wäre am liebsten gar kein Geier. Er findet belegte Brote viel leckerer als Leichen.« »Ich gebe ihm gern mal von meinem ab«, sagte Mr. Mac, »aber nicht heute.« Mr. Mac hatte einen Trick auf Lager. Das heißt, eigentlich befand sich der Trick nicht in irgendeinem Lager, sondern in seiner Thermosflasche. Die hatte er mit Orangensaft gefüllt, und zwar hauptsächlich mit Fitzelchen. Und wie ja jeder weiß, können Geier Fitzelchen nicht ausstehen. Er freute sich jetzt schon auf das Mittagessen, aber das verriet er den Gigglern nicht. Dann hörte Mr. Mac den Zug aus dem Bahnhof ausfahren. »Oh nein«, sagte er, »jetzt komme ich zu spät zur Arbeit. Die Feigenrollen werden alle sein, bis ich dort bin. Jetzt muss ich wieder Knäckebrot testen, den ganzen Tag lang.« Er konnte es schon hören. »Wenn Gras zu lang wird, muss man mit dem Rasenmäher drüber. Ist das nicht interessant? Wenn man die Augen schließt, kann man nichts mehr sehen. Ist das nicht interessant?« Doch einmal mehr war Kayla die Rettung. »Aba«, sagte sie. »Knäckebrot mit Schokoguss«, sagte Mr. Mac. »Was für eine großartige Idee. Danke, Kayla.« Mr. Mac war ein sehr glücklicher Mann. Ein Kapitel, das kein richtiges Kapitel ist, weil die Geschichte schon am Ende des letzten Kapitels endete. In jeder guten Geschichte versteckt sich eine Botschaft. Und diese Geschichte hat jede Menge Botschaften. Hier sind einige davon. Erstens. Wenn euch jemals ein Geier das Pausenbrot klaut, dann denkt daran, dass er das nur tut, weil er keine Lust hat, euch zu essen. Zweitens. Noch was? Drittens. Euer Hund redet vielleicht nicht mit euch, aber das bedeutet nicht, dass er oder sie nicht sprechen kann. Außerdem sind nicht alle Hunde Millionäre, sondern nur die, die viele Haufen machen. Viertens, Möwe. Fünftens, wenn ein Baby wie Kayla Mac zu eurem Haushalt gehört, beherzigt immer ihre Ratschläge, besonders dann, wenn sie mit Schokolade und Knäckebrot zu tun haben. Sechstens, und schließlich, wenn Sie ein Erwachsener sind und in einen Hundehaufen stapfen, fragen Sie sich, was habe ich getan, dass ich das Gigglergeheimnis verdiene? Aber denken Sie daran, es muss nicht zwangsläufig das Gigglergeheimnis sein. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Haufen. Ende. Das war die Kichergeschichte, das große Gigglergeheimnis von Roddy Doyle. Es las Uwe Friedrichsen. Die Musik stammt von Tilman Ehrhorn. Das Buch ist im Omnibus Verlag erschienen.